Deutschlandfunk, Rock etc. Grail Marcus ist ein amerikanischer Autor, der sich seit Jahrzehnten beinahe ausschließlich der Popularmusik seines Landes widmet. Er sieht die Musiker und Bands als Teil der Gesellschaft und der sozialen Bedingungen, in denen auch er sich bewegt. Für ihn ist die Musik in der Tat ein Spiegel der amerikanischen Gegenwart. Zwei Protagonisten hat Marcus immer besonders genau beobachtet: Elvis Presley und Bob Dylan. Like a Rolling Stone, es ist einer der bekanntesten Titel von Dylan, hat Grail Marcus zum Thema seines neuen Buchs gemacht. Es wurde eine Beschreibung der Zeit und der Ereignisse Mitte der 60er Jahre und es belegt, warum dieser Song nur damals und genau dort in den USA entstehen konnte. Aber nicht jeder Leser kann mit der konsequenten Art, ein Thema zu bearbeiten, etwas anfangen. Knut Benzner begegnete auch Lesern, die von Marcus Büchern wenig begeistert waren. Ich habe mir dieses Buch gekauft, um ein wenig über Bob Dylan zu erfahren. Ein wenig über die Zeit, in der er so groß war, mit Beatles und Kaltem Krieg. Was ich jedoch bekam, war aufgesetzte und schwer verfolgbare Literatur. Der Autor schwelgt in übertriebenem Ausdruck und weitläufiger Inhaltslehre, zitiert einen Künstler nach dem anderen, die man vermutlich ohnehin alle kennen sollte. Die Sätze winden sich nicht selten über eine halbe Seite und über die Sinnhaftigkeit von zweiseitigen Fußnoten kann man diskutieren. Insgesamt ein eher selbstgefälliges als informatives Buch und nicht sonderlich empfehlenswert für jüngere Leser, die in der musikalischen Vergangenheit stöbern wollen. Abgesehen davon, dass es schwelgt statt schwilgt heißt und es das Wort Sinnhaftigkeit nicht gibt. Die Kritik, gefunden in irgendeinem Internetforum, galt also einem Buch von Grail Marcus, seinem letzten Buch. Überschrieben war jene Kritik, das Buch bekam vom Verfasser übrigens lediglich 2 von möglichen 5 Punkten. Überschrieben war die Kritik mit den Worten "Like what?" Na, like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? Well, I've always believed that anything I might write about any piece of music or pretty much anything. Ich habe immer angenommen, so Grail Marcus, dass alles, was ich schreibe, über jedes Stück Musik oder was auch jeder andere gute Kritiker schreiben mag, kaum mehr sagt oder kaum mehr bedeutet, als jeder beliebige Zuhörer nicht bereits weiß. Es ist bedeutungslos, welche große Theorie ich ersinnen mag, wie ich eine frühe Elvis-Aufnahme mit den ökonomischen oder sozialen Umständen des US-amerikanischen Südens der Nachkriegsära verknüpfen mag. Der Unterschied ist, dass es das ist, womit ich arbeite, meine Berufung. It seems to me that the difference is that I do this as my work, as my vocation. I'm always spinning out fantasies. Ich ersinne stets Fantasien, ich assoziiere frei und versuche Verbindungen zu sehen, die Sinn geben. Und die entwickle ich. Ich versuche eine Geschichte in einem Song zu finden. Welche Geschichte erzählt der Song? Mag sein, eine kleine Geschichte, mag sein, eine gewaltige Geschichte. Die meisten Menschen, die Musik hören, tun das nicht, weil sie beschäftigt sind. Sie haben andere Dinge, die sie tun. Sie gehen zur Arbeit, sie haben Verpflichtungen, sie denken an den Chef, der diesen Morgen möglicherweise unzufrieden mit ihnen ist. Sie fahren wieder nach Hause. Während der Arbeit haben sie kaum Zeit für Tagträumereien. Und Kritik, so wie ich sie verstehe, beinhaltet Tagträumereien. Somit, wenn ich etwas Gutes geschrieben habe, kann ein Leser das lesen und sagen, ja, genau. Und nicht, oh, das ist brillant. Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist das Gegenteil. A reader can read what I've written and say, yes, sure. Not, oh, that's so brilliant, I never would have thought of that. That's the opposite. The connections are there. Die Verbindungen sind da. Die Verbindung zwischen, woher eine Aufnahme kommt und wohin sie gehen wird. Wie ein Sänger Erfolg hat, wie seine Karriere scheitert und zerbricht. All solche Dinge denkt sich ein Hörer ebenfalls. Und die Funktion des Kritikers ist die, nur das zu verdeutlichen, anstatt etwas in seinen Kopf zu setzen, was noch nicht da ist. Zweieinhalb Minuten ungefähr. Zweieinhalb Minuten für das, wofür andere manchmal ihr ganzes Leben brauchen. Nennen wir es Selbsterkenntnis, Selbstreflexion. Hi, this is Elvis Presley. Mit der Musik in dieser Sendung tut man sich schwer. Insofern, da völlig unklar ist und sowieso bleiben wird, was es zu hören gibt. Möglichkeit 1, Bob Dylan, das versteht sich sowieso. Möglichkeit 2, Graham Marcus, Lieblingsmusik, Dylan und Elvis vielleicht. Kann man sich da jedoch so sicher sein? Möglichkeit 3. L'amiral cherche une maison à louer. Ahoi, ahoi! Des Admirals gewilligtes Beinestal. Irgendetwas aus der von Marcus edierten CD Lipstick Traces aus dem Jahr 1993. Irgendwas. Lipstick Traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you. Leave me no more. Won't you come on home? Oh, won't you come on home? Won't you come back home? Oh, won't you come back home? I'm crazy about you, can't do without you. Oh, won't you come on home? Lipstick traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you. Don't leave me no more. Like I told you before, I'm so in love with you. Don't leave me no more. Oder einen Song, den er wirklich nicht mag. Aber die Zeit, in der das Lied aufgenommen wurde, wird wieder zur Sprache kommen. Jetzt zeitunabhängig. Der König tut so, als hänge er in der Früh am Flughafen. Leicht angesäuselt. Er denkt sich durch dies und durch das. Es regnet. It's raining. Elvis atmet. Early morning rain. In the early morning rain, with a dollar in my hand and aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long ways from home and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend. She's rolling out at last. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. She's waving a whispered goodbye. Far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground. Cold and drunk as I might be, can't jump a jet plane like you can a freight train. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning. So I best be on my way. Gray Marcus. Auch die Thematiken werden ein wenig durcheinander gehen. Geht nicht anders. Kawani Jolifanto Blamba Ofali Hambla Grossigam Pafla Habla Hormigaga Golman High Globlo Aikora Sula Huju Holaka Holala and Logobang Blagobang Blagobang Baso Futaka Shampa Uwalawasa Olobo Hechtada Gorame Sed Zumbada Wulubu Susuba de Uluwasa Suba de Tamba Baumf Kasagama Baumf. Geboren 1945 in San Francisco, Magister Artium in amerikanischer Politik in Berkeley. Dort lehrt er 1971-72 Amerikanistik. 1969 bis 1970, nur knappe zwei Jahre damit, Redakteur bei der Fachzeitschrift Rolling Stone. Danach schrieb er für die Express Times, die Village Voice, Cream, den New Yorker und so weiter und so fort. 1976 die erste eigene Buchveröffentlichung, Mystery Train. Train, train, coming on down the line. Train, train, coming on down the line. Well, it's bringing my baby. Der Traum von Amerika, so der Untertitel, in Liedern der Rockmusik. Auf dem Cover, eingemeißelt in den Mount Rushmore, anstelle der Präsidenten Washington, Jefferson, Lincoln und Theodore Roosevelt, Randy Newman, Garth Hudson, Sly Stone, Elvis. Was mag Elvis für einen Traum gehabt haben. Are you going to do this as something to edit? Yeah. Or do you want to do it unedited? Wir werden es schneiden, das Gespräch. Seine Bücher. Warum behandeln Sie durchaus Themen, die nicht selten mehr als 30 Jahre zurückliegen? Well, you know, I find it a funny question, because I think if I were writing a book about... Eine lustige Frage, denn wenn ich ein Buch über Billie Holiday schreiben würde oder Orson Welles, würde niemand sagen, warum schreibst du ein Buch über Musik, die 50 Jahre alt ist? Oder über jemanden, dessen beste Filme vor 40 und 50 Jahren gemacht wurden. In anderen kulturellen Bereichen nimmt man auch nicht an, dass das Vergehen von Zeit zu Zeit dazu führt, dass die Dinge an Bedeutung verlieren, sondern im Gegenteil, die Bedeutung nimmt im Rückblick eher zu. Bei der Popmusik ist genau das das allgemeine Verständnis. Wenn du dann über etwas schreibst, was 30 Jahre alt ist, musst du dich dafür rechtfertigen. Erstens sehe ich das nicht so, oder ich höre die Musik, über die ich schreibe, nicht so. Musik, die fasziniert, die emotional verwickelt, die spirituell bewegt, die dich aufrichtet oder so deprimiert, dass du für 3 Tage ins Bett willst. Es ist ganz gleich, wann sie gemacht worden ist. Wenn sie immer noch eine Wirkung hat, ist sie lebendig und wert, dass man über sie redet. It's still alive. It's still worth talking about. The other thing is that even to grant the premise that in pop music. Die andere Sache ist, selbst wenn man der Prämisse stattgibt, über Popmusik der Vergangenheit normalerweise nicht ohne Entschuldigung zu diskutieren. Eine interessante Sache zum Beispiel an Bob Dylans Basement-Tapes, sie sind nicht aus ihrer Zeit. Sie sind 1967 entstanden, aber sie klingen nicht wie 1967. Sie klingen so frisch oder seltsam, Das ist heute wohl das bessere Wort dafür. Aber Ende 1967 klangen sie sehr, sehr alt. Die Basement-Tapes, um bei dem Beispiel zu bleiben, klingen, als ergäben sie einen Sinn, als seien sie kulturell angemessen in den Jahren 1920, 1880, 1820. Es ist wie starke Musik, hat keine bestimmte Zeit. Und die Gründe, warum diese Songs 1967 entstanden, diese Gründe wirken sich nicht auf den Klang oder das Gefühl der Musik aus. Deshalb. But those reasons don't affect the sound or the feel of the music. So that's why. Deshalb. Deshalb schreibt Marcus Bücher über Musik, die älter als 30 Jahre alt ist. Diese Kellerbänder Dylans, eingespielt mit der Band The Band, erschienen erst einige Jahre später, 1975, und waren als Doppel-LP 24 Songs, wiederum lediglich ein Bruchteil dessen, was sie da im Keller des rosafarbigen Hauses in Woodstock, Upstate New York, gemacht hatten. 105 Songs in etwa. Während eines Zeitraums von 7 Monaten, um die Zeit totzuschlagen. Nach einer Tour von einem Jahr. Und sie wurden jeden Abend ausgepfiffen. Wie kamen wir darauf? Wegen seines Buches Basement Blues, Bob Dylan und das alte, unheimliche Amerika von 1998. In some ways it's not typical, it's very atypical, and it really doesn't have anything to do with the rest of his work at all, because the rest of his work doesn't have this feeling, doesn't have this sound. Untypisch, die Songs, atypisch, etwas, was mit dem Rest nichts zu tun habe. Der Rest habe nicht das Gefühl und nicht diesen Klang. This music doesn't have the pop feel that the rest. Diese Musik hat kein Pop-Empfinden, nicht das, was der Rest von Bob Dylans Arbeit besitzt. Mit Pop-Empfinden meine ich das, was sehr unmittelbar ist und einstufend. Oder etwas, was verzweifelt versucht, sein Publikum anzuziehen. Alben wie Desire oder Knocked Out Loaded, Alben, die ich nicht schätze und nicht höre. Große Alben wie Blonde on Blonde und Highway 61 Revisited, die scheinen den absoluten Geist ihrer Zeit einzufangen, so zutiefst, dass sie historisch wurden und nicht nur kulturelle Ereignisse. That they themselves become historical and not merely cultural events. This music isn't like that. Die Basement Tapes sind nicht so. Sie sind herausgelöst aus der Geschichte. Sie wurden zu einer Art Historizismus. Diese Musik ist orientiert an der Vergangenheit, manchmal an einer weit entfernten Vergangenheit. Sometimes a very distant past. Der Untertitel des Buches noch einmal: Das alte, unheimliche Amerika. Much of nothing to make a man ill at ease. One man's temper rises where another man's temper might freeze. Now it's that day of confession that we cannot mock a soul. But when there's too much of nothing, no one has control. Das alte, unheimliche Amerika. The old and... Weird. Weird? You can translate it as unknown, yeah, or as weird, strange. Yeah. Wann war das, das alte, unheimliche Amerika? 1920? Vor oder nach dem Sezessionskrieg? Wann? Well, you know, there's a paradox. Nun, sagt Markus, darin ist ein Paradox, ein Rätsel in der Benutzung dieser Phrase. The phrase which... You know, which in my words is the old weird America, which has diese Phrase, die mit meinen Worten das alte, unheimliche Amerika ist, hat für mich eine gefährlichere, absurdere und irrsinnigere Konnotation als nur strange, also seltsam, sonderbar, fremd. Sie kommt von der Harry Smith Anthology of American Folk Music, eine Sammlung von Folksongs, Bluessongs, ursprünglichen Countrysongs, Cowboysongs, Cajun-Songs, Gospelmusik, liedhaften Predigten, alle möglichen Arten alter amerikanischer Musik. Aufgenommen zuerst in den 20ern und 30ern des vergangenen Jahrhunderts. Als diese Musik aufgenommen wurde, war sie bereits sehr alt und dann zum ersten Mal auf Schallplatte festgehalten. Aber Kulturen repräsentierend, die sich über Dekaden oder sogar Jahrhunderte entwickelt hatten. Was hört man auf dieser Sammlung, die 1952 erschien und 1997 auf CD wieder veröffentlicht wurde? Man hört seltsame Menschen, die von sonderbaren Abenteuern berichten, über mystische und schauerliche Abenteuer, prosaisch über Mörder, Männermorden, Frauen, Männermorden, Männer, Selbstmorde, Präsidentenattentate. Eine Quelle der Gewalt, die angestürzt kommt und jegliches heimisches Leben bedroht. Das ist die Geschichte, die mit jenen 48 Liedern erzählt wird. Die Menschen greifen nach Transzendenz. Sie lehnen sich zurück und betrinken sich, doch jederzeit kann sich die Hand des Schicksals um deinen Hals legen und dich schütteln. Ein Bild eines Landes, das nie besiedelt werden kann oder regiert. Die Frage in meiner Unterzeile, das alte, unheimliche Amerika, ist es wirklich alt? Die Musik, die das einfängt und Geschichten erzählt, ist alt. Wie Sie sagten, 1920, als all das zum ersten Mal aufgenommen wurde. Diese Musik zeigt eine Art des Lebens oder Beschreibung von Leben, das viel früher geformt worden ist. And the music represents a way of life or a description of life that came, that took shape much earlier. Is that old America gone? Absolutely, it's not gone. Ist das alte Amerika vergangen? Natürlich ist es nicht vergangen. Alles, was man tun muss, ist Zeitung lesen. Die Schlagzeilen über die merkwürdigen Gesellschaftsverbrechen, die in den Vereinigten Staaten immer wieder geschehen. Und manchmal in einer Serie. Wir werden eine geschichtliche Periode haben, in der bizarre Gewalt so profund ist, dass wir überhaupt nicht mehr darüber reden können werden. Und wir sagen, das hat keine Bedeutung. Wie das Studentenmassaker in Jonesboro, wie Susan Smith ertränken ihrer beiden Kinder und ihre Aussage, es sei ein mysteriöser Schwarzer gewesen, der sie gekidnappt habe. Diese Gewalt bedroht das gesamte soziale Gewebe. Die Leute sagen, mein Gott, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so etwas macht. Doch es gibt reale Gründe, warum Menschen diese Gewalt begehen, und sie ist gesellschaftlich sanktioniert. Es gibt einen Part des amerikanischen Ethos, der besagt, wenn du Schmerz erleidest, wenn du dich nicht frei fühlst, würdest du jemanden töten. Egal, wer deine Freiheit einschränkt oder dir deine Freiheit nimmt. Das ist ein fundamentaler amerikanischer Impuls, selbst wenn er nicht in der Verfassung steht. Is retarding your freedom, whoever is taking your freedom away. That's a fundamental American impulse, even if it's not in the Constitution. So that old weird America. Das alte, unheimliche Amerika wurde also eingefangen und sprach für sich selbst vor einiger Zeit, und es ist überhaupt noch nicht verschwunden. Anything but disappeared. Ein komisches Land. Yeah. Ja. Being a fan is not liking everything. Being a fan is caring too much about what somebody else does. Und ein Fan zu sein bedeutet nicht, alles zu mögen. Ein Fan zu sein bedeutet, zu schwer daran zu tragen, was ein anderer macht. You know, you don't have a watch and I don't have a watch. So we should find out what time it is. Wissen Sie, sagt er, Sie tragen keine Uhr und ich trage keine Uhr. Wir sollten mal sehen, wie spät es ist. I'm heading down that long, lonesome road, girl. Where I'm bound, I can't tell. The that's too good a word, girl. I just say that anywhere. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's all right. Take it on. When the rooster crows at the break of dawn, look out the window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm moving on, yeah. Don't think twice, it's all right. Ain't no use sitting wondering why, girl. It don't matter anyhow. Ain't no use sitting wondering why, babe. If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm moving on, yeah. Don't think twice, it's all right. I'm heading down that long, lonesome road, girl, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, girl. I'll just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Take it. And you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's all right. I'm headed down that long, lonesome road, girl, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, girl. I'll just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Yeah, don't think twice, it's all right. Ain't no use to sit and wonder why, baby, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, baby, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm moving on, yeah. Don't think twice, it's all right. Take it. Crows at the break of dawn. Look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm moving on. Don't think twice, it's all right. I'm headed down that long, lonesome road, girl, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, girl. I just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's all right. Take it on. Elvis Presley. Ein kleiner Wechsel in den beteiligten Personen. Ein eigentlicher Elvis-Biograf war Marcus eigentlich nie. In Mystery Train taucht Elvis auf. Er hat den Song gleichen Namens im Original von Little Junior Parker und den Blue Flames schließlich gesungen. Sie erinnern sich doch noch an Elvis Presley, oder? Dann gibt es ein Buch von Marcus, das heißt Dead Elvis, so tot wie nur irgendwer. Und darin erzählt der Autor von dem, was nach des Königs Tod war. Die Legende, die lebt. Hi, this is Elvis Presley. Es gab einen Punkt in Elvis' Karriere, da war er umgeben von den besten Musikern der Welt. In den 70ern. James Burton, Ronnie Todd, Glendy Hardin, Jerry Sheff. Die beste Rock'n'Roll-Band der Welt. Sie hätten die Welt aus den Angeln heben können, aber sie taten es nicht. But they didn't, right? Wieso? Because he was doing a show. Weil er eine Show machte. Anstatt, wissen Sie, wenn eine Rock'n'Roll-Band eine Show macht, blendet sie. Sie schauspielert. Es ist etwas anderes, ein Lied zu spielen, von dem man nicht genau weiß, wie es sich entwickeln wird. Ein Lied, das jedes Mal in deinem Gesicht explodiert. Das ist keine Show, das ist ein Ereignis. Und es ist das, was eine wirkliche Rock'n'Roll-Show ist. Ein Ereignis, keine Show, keine Präsentation. Es ist etwas, das einen Platz einnimmt. It's not a presentation. It's something that takes place. Well, Elvis Presley was offering a presentation, and those great musicians were. Elvis Presley offerierte eine Präsentation, und diese großartigen Musiker spielten ihren Part in der Präsentation. Elvis-Fans hatten immer die Fantasie, Elvis und James Burton und Ronnie Todd und ein paar andere in ein Zimmer einzusperren und nicht eher wieder herauszulassen, bis sie eine tolle Bluesplatte gemacht hätten. Denn wir wissen, dass sie es können. Das geht in die Richtung, was sie sagen. Aber sie taten es nicht. Das Publikum wollte das nicht hören. Es war nicht das, was sie dem Publikum zeigen wollten oder was Elvis nicht zeigen wollte. Denn die anderen waren gemietete Musiker, Session-Leute, wissen Sie? Sagt ihnen, spielt eine Polka, sie spielen eine Polka. Sag ihnen, spielt Blues, sie spielen Blues. Es wäre zu schön gewesen. Es gibt zwei Bücher von ihm, in denen er über europäische Kultur schreibt. Im Prinzip sogar drei. Lipstick Traces, das Buch zur CD oder umgekehrt, der Mülleimer der Geschichte und im faschistischen Badezimmer. I don't know how to answer that kind of question, because how do you justify or explain? Ich habe keine Antwort auf die Frage nach dem Warum, denn wie soll ich Interesse erklären? Man ist von etwas angesprochen, kulturell, intellektuell, emotional, etwas trifft dich. Entweder berührt es dich, vielleicht bringt es dich in Konfusion, oder es trifft dich sinnlich und wegen der Ideen. Man steht vor einem Gedankenkörper, der dir trotzdem zuwider und sogar verhängnisvoll erscheint. Und warum? You're attracted to a body of thought that nevertheless seems alien and even evil. Why is that? I got fascinated with Lipstick Traces by the Sex Pistols. Mit Lipstick Traces war ich fasziniert von den Sex Pistols. Ich realisierte, dass in deren Musik etwas geschah, wobei mir meine Kenntnisse von Rock'n'Roll nicht hilfreich waren. Was auch immer so kraftvoll war, speziell und neu, ich hatte keine Ahnung davon. Eine andere Tradition, und ich wollte verstehen, um was es da ging. Ich stolperte in die Begriffe der Untersuchungen in verschiedene Richtungen, den Anhaltspunkten anderer Leute folgend, die fallen gelassen hatten, wie Hänsel Brotkrumen fallen lässt. Bis ich meinen Weg in die Tradition des europäischen Nihilismus fand, wie Heidegger ihn definierte oder wie Nietzsche. Und ich fand diese Tradition fremd, unamerikanisch und unendlich faszinierend. Faszinierend teilweise deshalb, weil es ehrlich schwer für mich war, all das zu verstehen. Und es gab dann doch noch einen visuellen Weg, mit dem ich antworten konnte. I responded to it. And I was, this was also in a period when I didn't want to look at America. When Ronald Reagan had just been elected. Außerdem geschah das in einer Zeit, in der ich nicht auf Amerika sehen wollte, als Ronald Reagan zum Präsidenten gewählt wurde. Diesem Bild des Amerika, das das Land von sich selbst malte, das Selbstporträt, das es produzierte, indem es diesen Monsterpräsidenten wählte. Ja, wie Margaret Thatcher und Helmut Kohl, aber ich glaube, Helmut Kohl war nicht solch eine undankbare Figur wie Ronald Reagan, dem es immerhin gelang, die Nation in seinem Image neu herzurichten. Kohl tat das nicht, der war da. Die Menschen sahen ihn als permanenten Fakt, so wie es immer war, so wie es immer ist. Die Leute identifizierten sich nicht mit ihm, wie sie das mit Reagan taten. Aber auf jeden Fall, ich wollte nicht auf Amerika schauen. Ich wollte woanders hin. Ich verließ die USA nicht, doch im Zusammenhang mit meinem Schreiben, meinem Denken, verließ ich sie. in terms of my thinking, my writing, I did leave. Einmal ist Marcus Bob Dylan begegnet. Dem, der in den 60ern etwas wusste, was er allerdings für sich behielt. Dem, der dann wissen ließ, die Wahrheit gefunden zu haben, als Christ, dazu als Wiedergeborener. Dem, der die Kurve bekam. Marcus hätte Dylan gerne seine Frau vorgestellt, weil der wiederum verblüfft gewesen wäre. Wie mag Marcus' Frau aussehen? Ihre Tante war bei Dylans Bar Mitzwa. Was ist Rock'n'Roll? Rock'n'Roll is simply part of a greater and utterly empty culture. Rock'n'Roll ist einfach Teil einer größeren und methodisch leeren Kultur. Aber gleichzeitig ist er eine Arena der Freiheit. Ein Bereich, in dem die Leute einen Schritt vorwärts machen können und sich selbst kränken, indem sie sagen, ich habe etwas mitzuteilen und ich will, dass du mir zuhörst. Diese Arena ist leichter zu entern. Es ist leichter, in ihr zu arbeiten, als in jeder anderen Arena, die ich kenne. Rock'n'Roll ist so korrupt, dass das Wort seine Bedeutung verloren hat. Es ist eine Schleife des Kapitalismus und zur gleichen Zeit Raum der Freiheit. Loop of capitalism and at the same time it's still a space of freedom. Mit seinem Schreiben mag es ähnlich sein. Well, you know, some people think it's ridiculous and some people love it. Nun, einige sagen, es ist lächerlich, andere lieben es. Ich bin glücklich genug, dass genug Menschen an dem, was ich schreibe, interessiert sind, um dabei zu bleiben, um davon leben zu können. Und meinem Zweifel zu widerstehen, dass es berechtigte Arbeit ist, es ist nicht nur solipsistisch für mich. Aber ich bin jedes Mal enttäuscht, dass es scheinbar nicht mehr Leute gibt, die verstehen, dass ein Song die ganze Welt enthalten kann, so wie die Welt einen Song. Ich meine nicht, dass ich der Einzige sei, der so schreibt, das ist komplett unwahr. Aber ich wünschte mir mehr Gespräch, als es gibt. There are other people. I don't mean I'm the only person writing in this manner. That's completely untrue. But it would seem to me, this should be a bigger conversation than it is. Ein Song. Ein ganzes Buch über einen einzigen Song kann man ebenfalls machen. Der Song? Naja, Bob Dylans Like a Rolling Stone, 1965. Die Biografie eines Songs, diesmal die Unterzeile von Graham Marcus. Marcus hat das Buch jemandem gewidmet. Aber hier erst der Song. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. You people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make